Er sprach nicht zu ihnen an jenem Abend. Sie beide wiederum merkten das wie Fäuste geballte Schweigen nicht. Ohne Gruß ging er dann wieder in sein Zimmer, legte sich zu Bett und löschte das Licht. Viel später erst kam seine Frau von heiterer Unterhaltung. Da sie ihn schlafend meinte, kleidete sie sich im Dunkel aus. Bald hörte er ihre schweren, unbesorgten Atemzüge. Der alte Mann, allein mit sich selbst, starrte offenen Auges in das grenzenlose Leere der Nacht. Neben ihm lag etwas im Dunkel und atmete tief. Er bemühte sich zu erinnern, dass dieser Körper, der da gleiche Luft des gleichen Zimmers trank, derselbe war, den er jung und glühend gekannt, der ihm ein Kind gegeben, ein Körper ihm verbunden durch das tiefste Geheimnis des Bluts. Immer wieder zwang er sich zu denken, dass dies Warme und Weiche nebenan, das er mit der Hand anrühren konnte, einmal Leben gewesen, in seinem Leben. Aber sonderbar, dies Erinnern erregte kein Gefühl mehr. Und er hörte diese Atemzüge nicht anders, als von dem offenen Fenster die murmelnden kleinen Flutwellen, die glucksend an den Kieseln des Ufers schmatzten. All das war ferne und wesenlos. Nur mehr ein Nebenan, ein zufälliges und fremdes. Vorbei. Für immer vorbei. Einmal zitterte er noch auf. Ganz leise und schleicherisch ging nebenan die Tür vom Zimmer der Tochter. Also heute wieder. Einen kleinen heißen Stich noch fühlte er in dem schon totgemeinten Herzen. Eine Sekunde zuckte da etwas wie ein Nerv, ehe er ganz abstirbt. Dann war auch dies vorbei. Mag sie tun, was sie will, was geht sie mich noch an? Und der alte Mann legte sich wieder zurück in das Kissen. Weicher drängte das Dunkel an die schmerzenden Schläfen, schon sickerte blaue Kühle wohltätig ins Blut. Und bald überschattete ein dünner Schlummer die entkräfteten Sinne.